müssen und sollen das tun, das mich bestimmt. Streif alles ab, werf es fort. Ich mach dich frei, sei einfach frei. Der Wind in den Segeln treibt uns voran. Was in uns ist, treibt uns voran. Was gestern war, nur mehr Staub. Zeit wie Wachs brennt auf der Haut. Auf einer Reise